Sonja konnte ihn während seiner ganzen Krankheit nur zweimal im Hospital besuchen. Man musste jedes Mal eine Erlaubnis einholen und das war sehr schwierig. Aber sie war oft auf den Hof des Hospitals, besonders gegen Abend, unter sein Fenster gekommen, zuweilen aber auch nur, um einen Augenblick auf dem Hof stehen zu bleiben und wenigstens von Weitem nach den Fenstern seiner Abteilung zu sehen. Eines Tages war Raskolnikow fast schon genesen, gegen Abend wieder eingeschlafen. Nach dem Erwachen trat er zufällig an das Fenster und erblickte plötzlich in der Ferne, draußen am Tor, Sonja. Sie stand dort und schien auf etwas zu warten. In diesem Augenblick war es ihm, als werde sein Herz durchbohrt. Er zuckte zusammen und ging schnell vom Fenster weg. Am nächsten Tag erschien Sonja nicht, auch nicht am übernächsten. Er merkte, dass er sie voll Unruhe erwartete. Endlich entließ man ihn aus dem Hospital. Als er ins Gefängnis zurückkam, erfuhr er von den Sträflingen, dass Sofja Semjonowna krank sei, zu Hause liege und nicht ausgehen dürfe. Er war sehr beunruhigt und schickte jemanden hin, um sich nach ihr zu erkundigen. Er erfuhr bald, dass ihre Krankheit nicht gefährlich sei. Als Sonja ihrerseits hörte, dass er sie vermisste und sich um sie sorgte, schickte sie ihm ein mit Bleistift geschriebenes Zettelchen und teilte ihm mit, dass es ihr schon viel besser gehe, dass sie nur eine leichte Erkältung habe und dass sie bald, sehr bald kommen werde, um ihn zu sehen. Als er diesen Zettel las, schlug sein Herz stark und schmerzhaft. Es war wieder ein klarer und warmer Tag. Am frühen Morgen, so gegen 6 Uhr, ging er zur Arbeit an den Fluss, wo am Ufer in einem Schuppen ein Brennofen aufgestellt war und Kalk zerstoßen wurde. Dorthin gingen immer nur 3 Arbeiter. Der eine Sträfling kehrte mit dem Wachposten in die Festung zurück, um ein fehlendes Werkzeug zu holen. Der andere holte Holz und legte es in den Ofen. Raskolnikow trat aus dem Schuppen, ging an das Ufer, setzte sich dort auf einen Stapel Baumstämme und blickte lange auf den breiten und trägen Fluss. Von dem hohen Ufer aus sah man weit in die Umgebung. Vom fernen anderen Ufer klang kaum hörbar ein Lied herüber. Dort in der sonnenhellen, unübersehbaren Steppe waren unendlich weit, nur wie kleine, dunkle Pünktchen, Jurten der Nomaden zu erkennen. Dort war Freiheit. Dort lebten ganz andere Menschen, dort schien die Zeit stehen geblieben zu sein, als wäre das Zeitalter Abrahams und seiner Herden noch nicht vergangen.